1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Talkwoche und die Woche beginnt mit einer freien Themennacht, wie ihr das ja schon kennt. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, der kann das ja gerne tun unter 0800 220 50 50 zu jedem Thema, das euch interessiert und das euch auf den Nägeln brennt. Ihr könnt auch mailen domian@wdr.de und vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. So, wir beginnen und starten sofort mit Ina. Und Ina ist 38 Jahre alt. Hallo, Ina. Ina? Hallo? Hallo? Ina höre ich nicht. Fängt ja gut an, die Woche. Dann versuchen wir es mal mit Michael. Hallo, Michael? Hallo? Ja, sehr schön. Hallo. Michael, 39, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Michael, was geht's bei dir? Ich rufe an wegen dem Thema von Mittwoch nochmal. Ich hasse dieses Gefühl. Ja, genau. Ja? Und ich hasse meine Schmerzen. Ah, das heißt, du bist krank. Ja. Ja. Ich bin an den Bandscheiben operiert worden. Ja. Und versteift worden. Oh, dann war es aber schon schlimm, oder? Ja, das war sehr schlimm, ist noch sehr schlimm. Was heißt an den Bandscheiben operiert worden? War also das ein Bandscheibenvorfall, oder? Ja, das war einmal ein Bandscheibenvorfall und der Rückenmarkskanal musste gemacht werden. Musste gemacht werden, was heißt ja, das? Ja, der wurde aufgebohrt, damit er wieder breiter wurde. Und da bin ich einmal in München gelasert worden und dann zweimal in der offenen am offenen Rücken operiert worden. Und beim zweiten Mal bin ich dann versteift worden. Ja, und was heißt das jetzt konkret? Wie habe ich mir das vorzustellen? Was bedeutet das für dich? Das, ja, zurzeit bedeutet das, dass ich sehr viele Schmerzen habe. Ja, nee, ich meine auch, wie sehr kannst du dich bewegen oder eben nicht bewegen? Ja, ich kann nichts mehr tragen, nicht mehr weit laufen. Also wenn es hochkommt, laufe ich noch 10 Meter und dann muss ich einen Rollschuh benutzen. Ach, ja. Das ist ja krass. Und wann war diese Operation? Die erste Operation war 2006. Und die letzte? 2008. 2008, das heißt, da sind 4 Jahre vergangen. Genau. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem Arzt, der mir helfen kann. Und du kannst nur 10 Meter gehen ja. Und dann, mehr ist da nicht drin, dann musst du mehr in den Rollstuhl. Dann bin ich schon am Schwitzen, als ob ich einen Marathon gelaufen wäre. Du kannst dich wahrscheinlich auch nicht bücken, oder? Nee, gar nicht mehr. Weil das, also versteift heißt, das ist ganz gerade alles. Ja, wenn es jetzt noch 2-3 Segmente höher geht, dann ist es ganz gerade. Hast du Schmerzen, wenn du still im Bett liegst? Ja. Auch dann? Ob ich liege, stehe, sitze, laufe. Und was tust du gegen die Schmerzen? Also zurzeit mache ich Schmerztherapie und Krankengymnastik. Schmerztherapie heißt, du nimmst sehr starke Medikamente ein? Ja. Ich habe aber schon 2004 hat das angefangen mit einem Morphiumpflaster. Mhm. Und das hat sich danach bis 2010 auf 220 Milligramm hochgesteigert. Das ist eine ganze Menge, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, so viel, du bist ja jetzt erst 38, aber so viele Jahre bist du schon gebeutelt von, ja. Von dieser Erkrankung. Wie wurde die ausgelöst? Ja, das ist das Lustige daran. Ich habe mir die Haare über der Badewanne gewaschen. Mhm. Was man ja manchmal tut. Ja, und dann wollte ich hochkommen und dann hat es wie so ein... Als ob man Ledergürtel doppelt nimmt und daran so zieht, so einen Schnalz gegeben. Und seitdem habe ich das. Und konntest du dich dann noch bewegen nach dem... Nicht mehr viel. Da bin ich direkt ins Krankenhaus, Spritzen bekommen. Ja, und dann fing das ganze Leid an. Hattest du denn vorher auch schon Rückenbeschwerden oder dergleichen? Nee, nur wenn ich im Betrieb viel heben musste und so. Ja, weil ich war früher Koch. Ja, da muss man so viel heben ja auch nicht, ne? Oder? Ja, ich habe in der Großküche gearbeitet. Ah ja, gut, da schon dann, ne? Da schon, das stimmt. Das geht in den Rücken. Aber sonst hatte ich nie was damit zu tun. Jetzt hast du angerufen zu unserem Thema, ich hasse dieses Gefühl, nämlich meine Schmerzen. Genau. Gibt es denn eine Aussicht für dich, dass die Schmerzen sich irgendwann wieder reduzieren? Ein bisschen weniger werden sie, aber nie mehr schmerzfrei. Das ist ja auch ein hartes Urteil, ne? Wenn man mit 38 das so hört. Wie gehst du denn damit um, mit so einer Perspektive? Ja, ich bin immer noch auf der Suche und der Hoffnung, dass ich noch ein Arzt finde. Der da doch noch irgendwas machen könnte. Der mir doch mal helfen könnte. Mhm. Weil manche trauen sich nicht ran. Also das wäre durchaus denkbar, das Ganze nochmal zu operieren. Ja, dann müsste ich aber eine gesunde Bandscheibe für mit stilllegen lassen. Weil ich habe jetzt wieder über den Versteiften eine normale Bandscheibe und die nächste ist wieder kaputt. Mhm. Das hat man jetzt in der Dreifaltigkeitsklinik in Köln festgestellt. Ja. Das heißt für dich beruflich, dass du natürlich nicht mehr arbeiten kannst? Genau. Ist die Perspektive, dass du nie mehr arbeiten wirst können? Also mir macht man keine große Hoffnung mehr. Wie viele Jahre arbeitest du jetzt schon nicht mehr? Seit 2007. Seit 2007. Mhm. Und wie verbringst du so deine Tage? Fernseh gucken, lange aufbleiben. Ja. Ab und zu mal raus. Aber Antrag. Dann eben die ganzen Behördengänge, die man so macht, wie Antrag auf Pflegestufe. Ja. Alles abgelehnt. Aber das kannst du doch alles gar nicht wahrscheinlich machen, wenn du... Ja, meine Eltern helfen mir, ja. Du musst doch, wenn du rausgehst, immer einen Rollstuhl bei dir. Mhm. Meine Eltern machen alles mit mir. Mhm. Jeden Gang, ja. Und lebst du alleine? Ich lebe allein seit 2008. Vorher war ich verheiratet. Ach, ist die Ehe gar daran zerbrochen? Nehme ich mal an, dass sie daran kaputt gegangen ist. Habt ihr Kinder? Nein, zum Glück nicht. Du sagst, du nimmst es an. Was deutet darauf hin? Ja, das wurde ja nachher immer schlimmer. Meine Frau, die war auch in der Gastronomie und die konnte dann, wenn sie abends nach Hause kommt, das eben nicht mehr tragen. Ich musste ja mit einem dann sprechen über meine Schmerzen jeden Tag. Mhm. Ja. Ich stelle mir das so schwer vor, wenn man wirklich den ganzen Tag Schmerzen hat. Da muss man doch irgendwann die Wände hochgehen. Das macht man auch. Und wenn man dann nur noch im Liegen Schmerzen hat, dass es keine entspannende Situation gibt. Wie erträgst du das? Ich muss es einfach akzeptieren, hinnehmen. Merkst du denn, wenn du die Dosis steigerst, wenn das überhaupt noch möglich ist, dass es dann ein bisschen erträglicher wird? Nee, das auch nicht mehr. Weil ich hatte die dann schon mal 2010 in Mainz in der Schmerzklinik, habe ich ja schon mal eine Entziehungskur deswegen gemacht. Ach so, weil du abhängig geworden warst von der... Ja. Von den Substanzen. Ich bin ja rumgelaufen wie falsch Geld. Mhm. 4 Jahre, 5. Man denkt immer so, naja, Bandscheiben, Rücken ist ein bisschen ärgerlich und so, aber was da für ein Drama hinterstecken kann, können sich vielleicht viel. Das merken die meisten gar nicht. Ja, das glaube ich auch. Man denkt, das ist sowas, naja, so eine Volkskrankheit, ein bisschen Rückenschmerzen, aber das ist ja genau nicht der Fall bei dir. Nee. Also du hoffst noch, dass du irgendwie nochmal einen neuen Arzt findest, der einen anderen Ansatz hat und bist du denn da auf der Recherche auch? Ach, ich bin alles am Durchsuchen, jeden Schnipsel, ich gucke mir jede Krankenserie an, hier wie auf dem WDR und die, um nur rauszukriegen, wo ich noch einen Arzt finde, der das machen könnte. Ja. Und was ich bräuchte, das hat man mir in der Schmerzklinik gesagt, ich sollte weiter zum Psychologen gehen oder Psychiater, aber einen finden, das ist ja das Problem an der Sache. Mhm. Also die meinen damit, warum haben die dir das empfohlen? Ja, weil die auch sagen, ein Teil der Schmerzen spielt sich nur noch im Gehirn ab, weil sich das Schmerzzentrum, das frisst sich so richtig ein und dann gibt es Bewegungen, wo ich eigentlich keine Schmerzen haben dürfte, aber die dann trotzdem da sind. Das kann natürlich sein. Mhm. Und das ist, ich glaube, das hat mir mal ein Psychiater erzählt, äußerst kompliziert, so etwas wegzukriegen, wenn sich das im Gehirn eingebrannt hat. Also diesbezüglich können wir dir vielleicht eine kleine Hilfe geben. Meine Psychologin ruft dich gleich mal an und da gucken wir mal, ob wir dir da einen Tipp geben können. Was die chirurgische Geschichte anbelangt, kann ich nur hoffen, dass du fündig wirst und dass du einen guten Arzt findest, damit es ein bisschen bergauf geht. Ja. Mensch, Michael, es tut mir wirklich leid. Toi, toi, toi. Ich drück dir die Daumen. Ja, danke schön. Wir rufen dich jetzt gleich an in Sachen Psychologe und Psychiater. Ja, könnte ich noch ein Autogramm haben? Sehr gerne. Dann sagst du der Sabine gleich deine Anschrift. Mach ich gut, danke. Michael, tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Und ein weiterer Versuch jetzt mit Ina, die wir gerade nicht gehört haben. Hallo, Ina. Hallo. Sehr schön. Ja, ich bin jetzt da. Wo warst du gerade? Es war auf einmal weg. Mann, ich habe dich nicht mal atmen gehört. Ja, ich habe dich auch nicht mehr gehört. Ich wurde voll getextet von eurer Musik und auf einmal war böp, böp, böp. So ist das mit der Technik. Ja. Ina ist zarte 38. Ja. Und hat hier angerufen. Genau. Warum? Man hat mit 33 Jahren bei mir Brustkrebs festgestellt. Mhm. Was natürlich in dem Alter auch eine absolute Schockdiagnose ist. Ja, ich war auch danach nicht mehr zu gebrauchen. Also ich war mit meiner Oma im Krankenhaus. Mhm. Die Ärztin hat gequatscht und gequatscht und das ging bei mir links rein und rechts raus. Achso, deine Oma hat dich begleitet. Du warst genau, nicht wegen der Oma im Krankenhaus. Nein, nein, ich hatte den Brustkrebs. Ja. Aber meine Oma hat mich begleitet. Mhm. Und die hat erzählt und ich habe gar nichts mehr mitgekriegt. So, dann haben sie gesagt, naja, sie müssen jetzt morgen ins Krankenhaus. Mhm. Sie werden operiert, brusterhaltend. Mhm. Da wird dann auch ein Lymphknoten mit entfernt, um zu gucken, ob Metastasen da sind. Mhm. So, dann hat das 10 Tage gedauert. Und dann haben sie festgestellt, halt, dass Metastasen in dem ersten Lymphknoten festgestellt wurden. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt müssen wir ihre komplette Brust amputieren und noch 10 weitere Lymphknoten entfernen, um zu gucken, wie weit die Metastasen eben fortgeschritten also sind. Also noch mal eine große Operation. Genau. Mhm. So, dann haben sie halt die komplette Brust abgenommen. Beide? Nein, nur eine. Eine. Nur mhm. die rechte. Mhm. Mhm. Und haben dann festgestellt, in den nächsten 10 Lymphknoten waren keine Metastasen mehr festzustellen. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, sie brauchen jetzt eine Chemo, mhm. um halt genauer festzustellen, ob dann der Krebs völlig weg ist. Mhm. Also das heißt, ich hatte dann noch die linke Brust, mhm. rechts gar nichts mehr und dann ja. kam noch die Chemo. Wie lange oder wie oft hast du es machen müssen? Sie wollten 6 machen. Mhm. Nach der ersten Chemo, Anfang der zweiten Chemo, haben sie dann festgestellt, Silvester, dass ich halt keine Blutgerinnung mehr hatte. Da musste ich wieder zu Silvester ins Krankenhaus, musste eine Blutplasma-Transfusion bekommen, mhm. weil halt, wie gesagt, meine Blutgerinnung nicht ist. Und alles Drama. Ja. Alles Drama. Und dann, wie ging es weiter? Dann habe ich noch eine weitere Chemo bekommen, mhm. auf 95%. Da kam dann wieder das gleiche Spiel, keine Blutgerinnung mehr, mhm. wieder 10 Tage im Krankenhaus, mhm. in Quarantäne. Und dann haben sie mir noch eine gegeben auf 75%. Was heißt das auf 95 und auf 75%? Na, ich weiß es auch nicht genau, das war so eine rote Chemo und die haben die halt in 100%, mhm. 95% und die stufen sie ab. Also, verstehe. Also ein bisschen abgemildert, wenn man 75% sagt. Genau. Ja. Mhm. So, und ich habe abgenommen von 42 Kilo, habe ich dann abgenommen auf 35 Kilo. Mhm. Und was ja auch schon heftig ist. Ne? Ja, ich sah aus wie ein KZ-Mädel. Mhm. Ich habe mich im Spiegel angeguckt, habe gedacht, ey Mädel, das bist nicht du. Mhm. Und ich muss mal zwischendurch sagen, ich freue mich ja, dass wir beide uns unterhalten. Ja, natürlich. Ich freue mich ja. auch, natürlich. Aber erzähl mal weiter, wie es dann weiterging. Na, dann haben sie halt gesagt, nach der dritten Chemo, die möchten das nicht weitermachen, wir müssen abbrechen, mhm. weil wir wollen sie ja nicht umbringen. Mhm. Dann haben sie gesagt, aber als weitere Maßnahme müssen wir dann halt Bestrahlung machen. Mhm. So, dann habe ich halt die Bestrahlung gekriegt, habe die dann nach 10 Mal fertig gehabt mhm. und dann kam der Wiederaufbau. Bestrahlung? Wurde der ganze Körper bestrahlt? Nein, nein, nur die Stelle, wo die Brust ach halt so. Abgenommen ach so. Wurde. Mhm. Das ist bei den meisten ist es halt so, dass sie dann Sonnenbrand bekommen. Mhm. Aber da ich Sonne gewohnt bin, weil ich auch sehr viel verreise. Hast du da Glück gehabt? Ja, bin ich nur braun geworden. Ja. Hab dann nur ein quadratisches braunes Teil da gehabt. Ja. Und ja, dann, nachdem das halt alles gemacht wurde, hat mein Vater dann im Internet recherchiert, weil ich hatte eine Prothese. Und ich wollte so nicht leben mit Brust und Prothese. Das war einfach am Tage okay, mhm. optisch war gut. Abends habe ich den BH abgeschnallt, dann ja. war Brust und Narbe. Aber ich glaube, um die Frage Prothese oder schönheitschirurgischer Eingriff, ich glaube, darum kümmert man sich doch gedanklich erst, wenn so das Schlimmste, was die Krankheit anbelangt, überstanden ist. Genau. Ja. Aber das hat mein Papa für mich gemacht, weil wie gesagt, ich war da völlig neben mir. Ja. Durch die Chemo, durch die ganzen Operationen und ja. so weiter, hat mein Vater sich drum gekümmert. Jetzt habe ich zunächst die ganz gewichtige Frage, hast du den Krebs, soweit man das sagen kann, besiegt? Ja, ich denke ja. Mhm. Ich müsste jetzt nochmal wieder zur Blutuntersuchung gehen. Ja, sind jetzt 5 Jahre her, das ist schon das mal ist 5 Jahre schon her, eine ja. ganz gute Zeit. Ja. Und hast du dann, was hast du dann mit der Brust gemacht? Ist da irgendwas operiert worden? Genau, das wurde eben, ich wollte eigentlich zu dem Dr. Mang, zu dem Brustspezialisten. Mhm. Aber dadurch, dass ich ja Bestrahlung hatte und so, musste ich halt eine Spezialoperation bekommen. Mhm. Eigengewebeverpflanzung. Mhm. Das heißt, die haben mir aus meinem Popomuskel die Brust wieder geformt. Ach, das habe ich auch noch nie gehört. Genau, naja, es gibt auch verschiedene Formen. Es gibt aus dem Bauchmuskel, es gibt aus dem Oberschenkelmuskel, also aus dem Rückenmuskel. Ja, also auf jeden Fall kam kein Silikon kam nein, rein, das nein. nicht. Es wurde ein Gewebe vom Po genommen. Genau, und weil bei mir wäre auch gar kein Silikon in Frage gekommen. Durch die Bestrahlung ist meine Haut zu dünn geworden. Ach so. Und durch die ganze Abnahme, die ich hatte. Ja, ich wollte sagen, du hast so viel abgenommen. War denn da überhaupt noch was wegzunehmen vom Po? War da noch was da? Ja, da war noch was da. Hat noch gereicht. Und kann man damit eine Brust so aufbauen, dass sie fast wieder gesund aussieht? Ja. Ach, sie sieht optisch, so äußerlich, wenn ich was anhabe, völlig normal aus. Weil Brüste sind nie gleich. Ja, klar. Die eine ist ein bisschen breiter und die normale Brust ist eben wie eine normale Brust. Wie hat man die Brustwarze aufgebaut? Die wurde rekonstruiert von, die haben mir Knorpelgewebe aus dem Brustbein genommen. Mhm. Und das kann man dann auch so machen, das ist auch recht ähnlich. Genau, und in der Zeit, wo aufgebaut wurde, haben sie diesen Knorpel, wo sie halt den Muskel verpflanzt haben, unter meinem Arm geparkt. Das habe ich auch schon mal gehört, das ist schon kurios. Ja. Und da lebte der so vor sich hin. Genau. Mhm. Und bei der letzten Operation haben sie dann halt alles korrigiert und auch die andere Brust angepasst, dass es halt gleich ist. Mhm. Weil ich war mal ein bisschen dicker und hatte dann Hängebrüste und wir haben dann alles angepasst. Also eine gute Nebenwirkung hatte die ganze Sache, dass die andere Brust angepasst wurde? Genau, sozusagen. Hast du denn jetzt irgendwie eine Delle im Po? Ja. Das schon? Und ich habe auch ein Defizit beim Laufen, halt wenn ich Treppen steige. Ach so, das merkst du wirklich, dass ja, der Muskel fehlt. Der baut sich auch nicht wieder auf. Also weil man hat nicht nur Fettgewebe genommen. Nein, man hat den Muskel genommen. Mhm. Genau. Warum eigentlich ein Muskel? Weil der sich am besten eignet, um das fehlende Gewebe wieder aufzubauen. Ah ja. So. Weil Muskel entwickelt sich zurück zu Fett. Ja. Und eine Brust ist ja nun mal Fettgewebe. Ja. So, jetzt hast du da viel mitgemacht, auch also erstmal natürlich, was die Krankheit anbelangt, aber auch diese schönheitschirurgischen Eingriffe. Würdest du sagen, das war gut so und bereust du es nicht? Es war gut so, ich bereue es nicht, aber die Narben sind nicht nur äußerlich zu sehen, sondern auch seelisch halt. Mein Mann sagt zwar, ihm ist es egal, er hat mich ja auch nach der Krankheit geheiratet, nach 12 Jahren dann. Aber ihr kanntet euch vorher schon? Ja, wir waren 12 Jahre zusammen. Jahre. Mhm, ja. Und nach 12 Jahren hat er dann gesagt, jetzt heirate ich dich. Ihm ist es egal, aber mir gefällt es eben nicht. Und ich habe damit eben Probleme. Ach, dir gefällt es doch nicht so. Doch schon, aber es ist Brust und Popo. Mhm. Könnte man denn rein theoretisch da noch was nachbessern oder am Po, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mhm. Man könnte bestimmt noch was machen, aber ich weiß nicht, ob die Krankenkasse das dann ja, das glaube ich nicht. Bezahlt. Das müsstest du dann wahrscheinlich privat bezahlen. Genau. Das ist dann ein kosmetischer Eingriff. Genau. Und die stören auch die Narben an der Brust. Nicht nur an der Brust, überall. Weil wie gesagt, ich habe auf der linken Seite Narben, ich habe auf der rechten Seite ganz viele Narben. Ich frage mal so, wenn ich mir das so vorstelle, du hast ja wirklich um dein Leben gebankt und hast auch heftige Sachen durchgemacht, was du gerade von den Chemotherapien gesprochen hast. Überwiegt da nicht doch so das Glück, überlebt zu haben? Ja, natürlich. Schon. Natürlich. Vor allen Dingen in der Chemozeit, ich hatte ja Glatze. Mhm. Mir sind ja die Haare ausgegangen. Mhm. Ich habe ja dann auch gleich zu meiner Friseurin gesagt, also wenn anfangen meine Haare auszugehen, ich komme zu dir, mach die alle weg. Mhm. So, und die Leute, ich habe ganz viele Ohrringe, ich bin auch tätowiert. Mhm. War zwar Winterzeit, aber die Ohrringe kann man nicht verstecken, die Tätowierung schon. Mhm. die Leute, also hat mir mein Mann danach im Nachhinein erzählt, dass die gesagt haben, guck mal, die beiden Nazis. Mhm. Die haben noch nicht mal, die sind noch nicht mal auf mich zugekommen, ja, und gefragt, warum, oh, wieso, weshalb. Unglaublich, unglaublich. Die haben gleich ein, ja, Urteil gebildet, ja, ja, haben gesagt, guck mal, die alte Glatze, mhm, Ohrringe. Mhm. Wobei man das eigentlich nur mittlerweile wissen sollte, dass so viele Leute, die Chemotherapien hinter sich haben, eine Glatze haben. Ja, aber das ist das Problem, viele Leute, die Krebs haben und Chemo hatten, die reden nicht darüber. Mhm. Deswegen möchte ich ja darüber reden, damit die Leute mehr kennenlernen. Finde ich sehr gut und sehr richtig. Aber lass uns noch mal kurz auf deine Narben zu sprechen kommen. Die machen dir ja richtig Probleme. Ja. Dein Mann sagt zwar, er nimmt dich so, wie du bist. Genau. Und du glaubst es ihm auch. Genau. Aber dir gefällt es nicht so gut. Ja, nein, nicht wirklich. Lass dich doch mal von einem guten Fachmann beraten, was man da machen könnte. Und lass dir einfach mal den Preis sagen. Wahrscheinlich, vielleicht fällst du dann um und sagst, nee, kann ich mir nicht leisten, aber genau, vielleicht ist es ja doch irgendwie realisierbar im Laufe der nächsten Jahre. Man kann heute so viele Sachen machen und so vieles verschönern. Ja, wenn man die Kohle hat, dann kann ja, man viel machen. Natürlich, aber ja, du hast recht. Aber ich würde es mir mal schätzen lassen. Ich hätte jetzt noch die Option, von der Krankenkasse mir den Brustwarzenhof tätowieren lassen. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe viele Tätowierungen und ich weiß, wie es weh tut. Das wird die Krankenkasse bezahlen? Ja. Warum? Weil meine Krankenkasse ist, sag ich mal, spezialisiert auf Brustkrebs. Mhm. Deswegen, die haben alles, wirklich alles bezahlt. Das klingt ja gut. Das klingt ja mal hoffnungsvoll. Ja. Wir hören auch so viele schlimme Sachen von Krankenkassen. Ja, da bin ich echt wirklich froh, weil die haben wirklich alles. Die haben die Blutplasmaspende bezahlt, was ein Viertelbeutel 1000 Euro gekostet ich hat. Ich weiß, das ist richtig teuer, ja. Jede Chemo kostet 1500 Euro, so ein kleiner roter Beutel. Also machen wir erstmal drei Kreuze und sind ganz, ganz dankbar, dass du gesund bist und dass du lebst und dass du gut da durchgekommen bist. Genau. Und drücken wir Millionen Daumen, dass das auch so bleibt. Genau. Und dass da nichts mehr passiert. Nee, da bin ich auch froh. Und ich habe jetzt auch wieder angefangen, Sport zu machen. Sehr gut. Ich habe mit meinem Mann den Tauchschein gemacht. Wir gehen tauchen. Jetzt wieder im März gehen das wir. Das finde ich alles richtig. Das ist alles tauchen. Sehr gut. Ich weiß nicht mit den Namen, Nina. Überleg's mal. Mach dich mal kundig. Vielleicht, wenn du eine Zahl erstmal gesagt bekommen hast, wie teuer das ist, wenn die Krankenkassen das nicht übernehmen, vielleicht kann man sich das doch irgendwann mal leisten oder so peu à peu so ein bisschen was machen lassen. Ja, aber wie gesagt, im Moment, ich habe ja deinem Christian da gesagt, dass meine Oma jetzt die Woche verstorben ist. Mhm. Da ist auch noch andere Sorgen. Genau. Ja, verstehe. Da ist das alles da im Hintergrund. Nina, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit, Ina, jetzt läuft mir ein bisschen die Zeit weg. Kein Problem, ich aber bin froh, dass wir uns endlich gesprochen ja, haben. Ja, ich freue mich sehr, dass du da, wenn es auch beim zweiten Anlauf erst war, aber dass wir... Nee, das war der dritte. Der dritte schon, na gut. Ja. Ina, also wie auch immer, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Und wunderbar. Und ich hoffe, die Leute, die haben mal zugehört und denken ein bisschen anders über Leute, die mit Glatze rumlaufen. Das hoffe ich auch sehr, dickes Ausrufungszeichen. Ja. Ja. Weil nicht jeder, der eine Glatze hat, ist gleich ein Nazi. Ach. Zum Quatsch. Also den Zeiten sind wir lange, lange raus. Ja. Ina, alles Gute von Herzen. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich möchte euch hinweisen und informieren über unser Thema übermorgen. Das Thema heißt Luxus. Ich möchte gerne mit euch über Luxus reden. Und zwar nicht nur über materiellen Luxus, sondern auch über nicht materiellen Luxus. Aber zunächst die Frage, wer von euch schwelgt und lebt so richtig im Luxus und hat auch keine Probleme damit, uns das zu erzählen, so aller, wie heißen die im Fernsehen? Die Geissens, ne? Die machen da ja auch keinen Hehl draus. Also wer von euch lebt richtig gut und hat Spaß darüber zu erzählen? Da würde ich generell alle fragen, was ist denn für euch euer größter Luxus? Oder welchen Luxus ersehnt ihr euch? Und da sind wir schon so im Immateriellen. Es kann ja auch sein, dass jemand beispielsweise sehr krank ist und es als großen Luxus empfinden würde, nochmal einen Waldspaziergang machen zu können. Oder wenn jemand sehr arm ist, dass er mal Lust hat, einmal schick essen zu gehen. Oder ich würde auch gerne mit euch darüber reden, welchen Luxus ihr verloren habt. Vielleicht wart ihr mal sehr reich und sehr mit materiellen Gütern gesegnet und das ist irgendwie aus irgendwelchen Umständen weg. Wenn ihr also gerne mit mir über das Thema Luxus sprechen wollt, dann meldet euch per Mail schon mal domian@wdr.de. Das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, unser Wochenthema. So, 1.25 Uhr und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute am Montag und ich begrüße herzlich Sascha. Sascha ist 31. Hallo. Hallo Sascha. Was ist dein Thema? Naja, ich brauche dringend deinen Rat, weil ich kenne mich so nicht mehr Und zwar ist es bei mir, also mein Thema ist wahrscheinlich krankhafte Eifersucht, würde ich mal vermuten. Ja, du bist in einer Beziehung. Ja, bei mir ist es so, also ich war 10 Jahre verheiratet, bin dann vom LKW-Fahren nach Hause gekommen und meine Frau lag mit meinem besten Familienfreund, den kenne ich seit 20 Jahren, mit dem lag sie zusammen im Bett. Krass. So. Und naja, dann kam es zwar auch ein bisschen zu Streitereien und haben uns dann getrennt. Mhm. Wann war dieser Vorfall, als du sie da entdeckt hast? Wann war das? Vor 1,5 Jahren. Ja. Und danach habt ihr euch getrennt? Genau. Weil die wirklich auch miteinander was schon länger hatten und haben wollten? Ja, die sind 6 Monate schon zusammen gewesen nebenbei. Das ist eine Enttäuschung. Eine Enttäuschung, was den Freund anbelangt und eine Enttäuschung von Seiten deiner Frau natürlich. Ja, aber ich bin der Vollidiot, weil ich hab's nicht gemerkt. Ich war nicht daheim. Ich war 2-3 Wochen am Stück unterwegs und hab das Geld verdient. Und okay, das entschuldigt aber nicht die Frau und das entschuldigt nicht den Freund. Aber egal, erzähl mal weiter. Ihr habt euch dann getrennt. Du hast dich getrennt. Ja, genau. Mhm. Und ja, dann ging es halt so weiter, Auszug, eigene Wohnung und dann kam so Klatsch. Da musste ich dann nach Nürnberg fahren, musste da auf der Messe laden und da habe ich dann meine jetzige Freundin kennengelernt. Mhm. Mhm. Alles wunderbar und schön. Kurze Frage noch zu der älteren Geschichte. Kinder, gab es da Kinder? Ja, 3 Stück. Ah, die leben bei der Mutter. Mhm. Ja. So, jetzt hast du eine neue Frau kennengelernt, ist ja sehr gut. Ja, eigentlich schon. Das ist auch eine total Liebe und wir haben uns auch wirklich ineinander verliebt. Aber ich entwickle mich zum wegen dieser Enttäuschung, was du damals erlebt hast. Ja, weiß ich nicht. Das ist alles so ein bisschen kompliziert, weil meine Frau ist eine ehemalige, sie kommt aus dem Nachtleben. Mhm. Also die nicht die jetzige, sondern damals die Frau. Die ehemalige, nein, die Ex. Die jetzige Freundin. Ach, die jetzige kommt aus dem Nachtleben. Genau. Nachtleben heißt, was hat sie konkret gemacht? Naja, eleganten Luxus für Geld. Also sie hat als Edelprostituierte gearbeitet? Ja, edel jetzt nicht, also als Prostituierte. Als Prostituierte. Und das tut sie jetzt nicht mehr? Nein, ich habe sie auch nicht in diesem Milieu kennengelernt. Also sie war auch aus dem Milieu schon draußen, als wir uns kennengelernt haben. Wie lange war sie denn schon draußen? 4 Jahre, 5 Jahre. Ah ja. Und jetzt ist es halt so, bei mir entwickelt sich halt was, ich muss sie ständig anrufen, ich muss sie irgendwie kontrollieren und ich weiß nicht, ich habe immer irgendwie eine Angst, ich habe eine panische Verlustangst mittlerweile. Mhm. Du bist immer noch LKW-Fahrer? Ja, genau. Und bist viel unterwegs? Nee, ich bin eigentlich jeden zweiten Tag daheim. Ich bin eine Nacht weg, eine Nacht zu Hause. Das geht ja. Ja. Und ihr beiden wohnt auch schon zusammen? Genau. Ja. Und das Problem ist halt, der ausschlaggebende Punkt war halt vorgestern, weil wir waren vorgestern, wollten wir weggehen. Mhm. Und ich meine, du weißt ja, wenn Frauen sich anziehen zum Weggehen, das kann dann schon teilweise für dich als Mann, sie hat sich halt angezogen, wir wollten einfach nur in die Kneipe zum Dart spielen und in der Kneipe ist es dann halt zur Explosion gekommen. Und warum? Was ist da passiert? Naja, es war halt vorher, sie ist eine trockene Alkoholikerin, ja. Aufgrund des Berufes, ja. Das ist für mich auch alles kein Problem. Mhm. Und sie wurde mal rückfällig und kam in die Klinik und da habe ich sie in die Klinik gebracht und in der Klinik ist sie dann von irgendeinem Typ angesprochen worden und da bin ich schon das erste Mal explodiert und jetzt vor 2 Tagen war es halt einfach dieses Wissen, wie sie gekleidet ist. Weil es ging darum, sie hat... Also wir sind jetzt wieder in der Kneipe. Ihr geht in die Kneipe. Sie ist total aufgebrezelt und schick angezogen. Und da ist es zu einer Explosion gekommen, deinerseits. Warum? Weil ich wusste, dass sie in der Strumpfhose in der Mitte ein Loch drin hat und nichts drunter. Mhm. Was allerdings sie dann im Nachhinein gesagt hat, was sie gesagt hat, du Depp, das habe ich für dich gemacht. Ja, auf jeden Fall bin ich halt mittlerweile extrem... Moment, was, du verstehst immer nicht. Du hast sie dann in der Kneipe, kam es zum Streit zwischen euch beiden oder was? Ja, genau. Weil du das mitbekommen hattest mit der Strumpfhose oder hat sie dir das erzählt in der Kneipe? Nein, ich habe das vorher zu Hause schon mitgekriegt und die erste Diskussion war zu Hause schon. Ja. Und danach waren wir dann beide stur, weil sie hat dann gesagt, okay, ich ziehe eine andere an. Und ich habe dann zu ihr gesagt, weißt du was, rutsch mit dem Buckel runter, zieh doch an, was du willst. Ja, ja. Und das schaukelte sich und? Dann auf der Fahrt in diese Kneipe, wurde das dann immer mehr und in der Kneipe bin ich dann halt förmlich explodiert. Was heißt das denn konkret? Hast du sie angeschrien? Naja, man hat halt gemerkt, dass ich stinkig war und dass ich sauer war und dann habe ich halt die Kaffeetasse vom Tisch runter, die Kaffeetasse vom Tisch runter gekickt. Und daraufhin hat sie dann nur gesagt, hat sie ihre Jacke genommen, hat sie gesagt, weißt du was, das tue ich mir nicht an. Sag ich, spiel du mit deinem Kumpel hier ein paar Dartwürfe und... Sie ist gegangen? Genau, und danach ist dann halt richtig los. Und jetzt habe ich halt das ganz große Problem, weil sie ist dann weg. Ich bin ihr hinterher und habe sie überall gesucht. Mhm. Und sie hat dann halt mitgekriegt, dass ich angefangen habe in den diversen Lokalen, die ich so kenne, wo sie auch noch Freunde hat und so vom Nachtleben her, wo ich dann angefangen habe, sie zu suchen. Mhm. Ja. Und das ist also, jetzt, sie persönlich ist das eine bitterböse Enttäuschung, weil sie sagt, ich hätte das nie gedacht, dass du mich so abwertend siehst, dass du meinst, ich streite mich mit dir und renne sofort in den nächsten Puff. Ja, da hat sie sich also verletzt gefühlt. Und sie sagt, dass sie diese Strumpfhose so angezogen hat, damit du das ein bisschen scharf findest und nicht irgendwelche anderen Kerle. Genau, aber ich krieg das nicht in meinen Schädel rein. Das hat, sie denn bisher hat sie dir bisher irgendeinen Anlass gegeben zur Eifersucht? Nein. Nein. Das ist der Witz an der Sache. Nein. Herr Mensch, Junge, da musst du dich aber am Riemen reißen, sonst machst du dir die Geschichte kaputt. Ich weiß aber nicht, wie. Das fängt doch jetzt schon an mit dem, Willst du denn das? Willst du dich verändern? Willst du das in den Griff kriegen? Ja, ja. Um Gottes Willen, ich möchte diese Frau auf keinen Fall in meinem Leben verlieren. Wir haben uns eigentlich felsenfest vorgenommen, dass wir irgendwann noch heiraten und. Dann kann ich dir auch sagen, wie man das schafft. Nämlich indem man sich immer in dem Moment, wo du merkst, ich gehe jetzt wieder über die Grenze hinaus, indem du dich immer dann selbst zurückpfeifst. Ist ein mühseliges Unternehmen, aber wer soll es anders für dich machen? Also du musst es selbst machen. Weil bei mir war es halt so, ich habe halt vor ihr gestanden und wie die Sache sich dann beruhigt hat. Ich meine, natürlich ist sie jetzt enttäuscht von mir und zeigt mir auch so ein bisschen die kalte Schulter und so. Und da ging es dann halt so weit, ich habe halt vor ihr gestanden, ich sage, helf mir. Und da sagt sie klipp und klar, sag ich, ich kann dir nicht helfen, weil du musst lernen, mir zu vertrauen. Ja, da hat sie ja vollkommen recht. Das ist auch ein völlig alberner Satz, wenn du sagst, hilf mir, das musst du schon selbst machen. Sascha, aber wie, indem du all diese ganzen Sachen unterlässt zu tun, sag ihr jetzt, dass dir das leid tut, was davor gefallen ist, wahrscheinlich hat sie das ja auch schon kapiert, und halt setz dir einfach als Regel, dass du ab heute dich zurückhaltend verhältst. Und dich souverän verhältst. Und wenn du nur so ein innerliches ein bisschen Gefühl hast, dass du wieder austickst, Warnung, Warnung, Warnung, zurückpfeifen. Nur so kannst du schaffen. Indem du dir vor Augen führst, dass du deine Liebe und dein Leben kaputt machst durch so etwas. Dass du bei jedem Eifersuchtsgedanken dir sofort den anderen Gedanken hinterherjagst, wenn ich das und das jetzt mache, ist die Frau bald weg. So, und das muss doch reichen als Motivation für dich. Weil ein Kumpel, ich habe halt auch mit einem Kumpel gesprochen, mit dem ich halt relativ gut reden kann. Er hat mir auch einen Tipp gegeben und den hat er mir allerdings erst heute gegeben, 10 Minuten bevor wir jetzt telefoniert haben. Weil der hat zu mir gesagt, sagt er, du bist ein Ochs, sagt er, du bist ein Depp, sagt er, in dem Moment, wo sowas passiert oder wo sie sich so anzieht oder sonst was, musst du dich hinstellen und musst sagen, sie tut das für dich. Ja, klar. Und nicht für irgendjemand anders. Ja. Und wenn du den Gedanken hast, das tut die für jemand anders, dann musst du den Gedanken sofort zurückhauen. Verstehst du? Mhm. Was piepst da? Mein LKW, ich muss mal beiseite fahren, ich stehe im Weg. Achso, okay. Aber Sascha, im Prinzip haben wir auch alles gesagt. Das liegt jetzt an deiner Entscheidung. Kannst du noch zuhören? Ja, ich höre dich. Ja. Ich will das ja. Es ist ja nicht so, ich möchte diese Frau nicht verlieren. Die erste Hürde ist, es selbst zu wollen. Nee, die erste Hürde ist, einzusehen, dass man Scheiße gebaut hat. Die Hürde hast du genommen. Die zweite Hürde ist, es zu wollen, sich zu verändern. Die Hürde hast du auch genommen. Und die dritte ist, gegen sich anzugehen, wenn du merkst, dass das wieder soweit ist. Ja. Jetzt hört es sich ganz dramatisch an. Der Wagen steht. Der Wagen steht wieder. Sascha, mehr kann ich dir nicht sagen. Das ist eine Frage deiner Eigenbeobachtung und deiner Disziplin dir selbst gegenüber. Ich meine, ich muss ja ganz ehrlich sein, ich merke das ja. Also ich persönlich merke es ja, weil das fängt dann an, dass man hat dann so eine Art Bauchkrämpfe, man fängt dann an zu schwitzen, man fängt an so wütend zu werden. Also von der Sache merkt es ja. Genau, ich genau. Ich merke es ja auch selber. Mhm. Ich habe halt einfach extreme Angst davor, dass es immer schlimmer wird und dass es dann halt irgendwann alles wirklich aufgrund diesen, weil die sagt auch wortwörtlich zu mir, sie sagt, Schatz, sagt sie, setz mich nicht in den goldenen Käfig, weil wenn ich im goldenen Käfig sitze, dann kann es dir passieren, dass ich ausbreche. Absolut. Hat sie ja völlig recht. Wenn du so einen guten Freund hast, mit dem du das offen reden kannst, dann ruf lieber den sofort an, wenn du merkst, du kommst wieder in Wallung, damit er dich runterzieht und wieder auf die Erde holt. Ja, das hat er ja gesagt. Da hat er gesagt, wenn ihr fortgeht oder sonst irgendwas. Genauso ist es halt auch immer, wenn sie dann mal alleine weggeht. Da ist es dann halt auch immer so. Und das muss ich definitiv irgendwie in den Griff kriegen, weil sonst habe ich irgendwann alles verloren. So sehe ich auch. Und ich wünsche dir viel Erfolg damit und ich bin sicher, du wirst es schaffen, wenn du es wirklich willst, Sascha. Alles Gute und komm gut an. Jo, danke. Tschüss. Ciao. Die eifersüchtigen Männer. 1:36, 1:37. Claudia, 49 Jahre. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Claudia, schön, dass du da bist. Um was geht's denn bei dir? Endlich. Ich gucke dich schon so lange Jahre und schon so oft und jetzt habe ich heute gedacht, nachdem ich so viel geweint habe und so nieder war, ich muss jetzt das gleich mal versuchen anzurufen. Was ist denn los? Also ich pflege seit 6 Jahren meine Eltern. Mhm. Und nachdem meine Mutter vor 4 Wochen gestürzt war und nicht mehr so sehr mobil war wie vorher, haben wir uns dann jetzt letztendlich heute entschlossen, sie dann in eine Einrichtung zu geben. Mhm. Und der Vater? Ja, auch. Also Vater ist 86 und dement. Schon lange? Ja, also schon so lange, wie ich die Betreuung und die Pflege übernommen habe, also schon seit 6 Jahren. Mhm. Und das wurde auch sukzessive immer schlimmer. Am Anfang war es nur so ganz leicht, aber man hat auch gemerkt, die Veränderungen. Und seit 6 Jahren wurde es natürlich ganz dolle. Und du hast das ganz alleine gemacht, die 6 Jahre? Nee, also wir haben also das erste Jahr ja. Und dann haben wir auch schon einen Pflegedienst dabei gehabt auch. Der allerdings ja, das ist ja Peanuts, was die übernehmen können. Ne? Mhm. Das ist ja morgens und abends mal eben kurz. Mhm. Und in der Zeit haben die auch Pflegestufen 3 mittlerweile. Also das ging natürlich von 0 auf 1 auf 2 und jetzt dann eben halt seit letztes Jahr im April auf 3. Und jetzt ist die Mutter gestürzt, sagst du? Sie hatte immer Sturzgefahr durch ihre Parkinson. Mhm. Und jetzt dann eben halt war sie nochmal gestürzt, weil mittags mache ich die Pflege alleine. Mhm. Und auch den Toilettengang dann halt, weil sie auch beide inkontinent sind. Mhm. Sind. Und das war eben halt dann so eine Schrecksekunde, eine Sekunde nicht hingeguckt und schon war es vorbei. Mhm. Und seitdem hat sie auch Angst, nochmal aufzustehen. Und es ist, sie lässt sich jetzt natürlich, wenn dann so Menschen auch nur 2-3 Tage im Bett liegen, auch im Krankenhaus, dann ist es natürlich ganz schwer wieder zu mobilisieren. Also sie ist an Parkinson erkrankt, sagst du? Ja, vorher schon. Und ist aber geistig fit? Ja, nachgelassen. Mhm. Aber sie ist zumindest viel fitter und kriegt viel mehr mit als der Vater auf jeden Fall, ja. So, und jetzt habt ihr die schwere Entscheidung getroffen. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch 2 Brüder. Kümmern die sich auch ein bisschen? Also einer wohnt im Haus, der kümmert sich natürlich sehr viel. Mhm. Also berufsbedingt natürlich eben halt sehr viel, morgens und abends und auch manchmal an freien Tagen. Aber so von wegen der andere, ja, wie Besuch, also wie Besuch. Jetzt jeder Besuch kommt. Also sozusagen. Nicht viel. Jetzt habt ihr in der Familie entschieden, diesen Schritt zu gehen. Ja, ich hatte letztes Jahr, war ich eben halt einmal Anfang des Jahres krank und musste mit Gürtelrose ins Krankenhaus nach einem allergischen Schock auch und war 5 Tage eben halt nicht da. Da waren die auch schon mal in der Einrichtung, so als Kurzzeitpflege. was wir in den Jahren auch schon immer mal wieder probiert haben. Mhm. Und letztendlich Ende des Jahres, weil das immer alles so ein Hickhack ist mit den Pflegekassen, mit dem Pflegedienst, mhm. mit der Demenz und mit meinem Hickhack mit meinen Brüdern, mhm. Habe ich echt schon so am Rande des Nervenzusammenbruchs ja. und habe dann eben halt auch so gesagt, ich kann nicht mehr. Ist es denn jetzt ganz klar entschieden? Ja, ja. Donnerstag. Und ab wann? Ja. Donnerstag. Ab Donnerstag. Mhm. Definitiv ja. ganz ab Donnerstag ja. sind Sie da. Ja. Was sagt deine Mutter dazu? Also mein Bruder hat meine Mutter heute gefragt und sie sagt, ja gut. Mhm. Aber das stimmt nicht, weil meine Mutter heult schon seit Tagen und Wochen irgendwie immer mal wieder, mhm. wenn man sie anguckt oder wenn man sie lieb anguckt und so. Und ich komme überhaupt nicht dahinter, warum sie heult. Wenn ich auch sage, was hast du? Hast du Schmerzen? Hast du Angst? Bist du traurig oder so? Nee, sagt sie gar nichts. Mhm. Wenn jemand Fremdes dann kommt, wie die Krankengymnastik oder so, und dann sagt, ja, hallo, wie geht's? Ja, gut. Ja, ja, ja. Das ist fast schon typisch für... Ja. Für so alte Leute. Der Vater bekommt das aber alles gar nicht mit. Nee, der Vater bekommt das nicht. Dir tut es jetzt leid, dass du deine Eltern weggeben musst. Leid? Ich habe gesagt, ich pflege die, bis sie die Augen zumachen. Mhm. Ich habe eben schon gesagt, so von wegen, es hat zweierlei. Es hat, dass ich jetzt kapitulieren muss von wegen, dass ich nicht mein Ziel erreicht habe. Mhm. Dass ich eben halt geschwächelt habe. Mhm. Und andererseits eben halt, dass wir jetzt eben halt dann doch die Entscheidung, weil wir hatten erst überlegt, dass wir das zu Hause weiterführen. Ja, ja. Nur, dass wir quasi Ersatz suchen für mich, ja, ja. was aber fast schier unmöglich ist. Und letztendlich jetzt so das fast zum Überlaufen hat gebracht, der Sturz der Mutter, nachdem ja, ihr gemerkt habt, dass das jetzt noch angeschlagener ist als ohnehin schon und noch genau. gefährdeter auch. Ja, genau. Ist denn und das war ich übrigens auch schuld. Dass sie gefallen ist? Ja, genau, in ihren Augen und in den Augen von meinem Bruder auch, ja. In ihren Augen warst du schuld? Ja. Warum? Weil ich hätte ihr aufpassen müssen, ich hätte fürsorglicher mit ihr umgehen müssen. Das sagt die Mutter zu dir? Ja. Das ist aber auch hart, ne? Gar nicht machen müssen, ja. Und der Bruder sagt das auch? Ja. Du hättest, Claudia, du hättest ein bisschen mehr aufpassen sollen, dann wäre die Mama nicht gefallen. Ja, so ungefähr. Boah, das tut aber auch weh. Ach, nö, gar nicht. Ja, natürlich und wie. Also das habe ich schon so ein bisschen verdaut, aber jetzt kommt das natürlich wieder hoch. Wenn man so eine schwere Arbeit zu bewältigen hat, bemüht man sich natürlich nach besten Kräften, das alles gut zu machen. Und genau. wenn dann mal was passiert, das kann ja jedem Menschen passieren, dann darf man doch da nicht von Schuld reden. Aber also das hat sich angehört, als dir gefallen ist, als wie ihr Kopf gleich zerberst. Also das war Wahnsinn. Mhm. Das ist mir, also wenn ich das jetzt noch erzähle, kriege ich Gänsehaut und es läuft mir kalten Rücken runter. Da habe ich echt gedacht, es ist vorbei. Mhm. Und sie war weder bewusstlos noch sonstiges. Sie hatte noch nicht mal eine Gehirnerschütterung oder sonstiges. Mhm. Es war ihr einfach nur schlecht und sie hatte einen Bluterguss, also so ein Beule im Hinterkopf. Kommen die beiden denn zusammen dann in ein Zimmer? Ja. Ja, das ist doch auch schon mal ganz gut. Und es ist, wir waren das gestern angucken, es ist eine ganz tolle Einrichtung, ich würde sogar sagen die beste hier. Wie lange brauchst du von da zu dir oder von dir zu dem Heim? Ja, pass auf, das kommt jetzt noch erschwerend dazu, dass ich um Weihnachten rum gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich gehe hier vor die Hunde. Ich muss, nachdem mir alle gesagt haben, ich muss mich auch um mich kümmern, mhm. was ich ja nie gesehen habe und was ich ja nie einsehen wollte, weil ich immer, ja... Das war so ein Automatismus, der sich eingestellt hatte, mhm. so auch. Ne? Und dann ging es mal nicht. Und dann war man wieder einen halben Tag frei und dann ging es mal wieder weiter. Mhm. Wir waren noch bei der Frage, wie weit das entfernt ist. Wie viel? Ist nicht weit. Es ist also zu Fuß weit. Ich habe kein Auto, aber eben halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln so eine halbe Stunde. Ja, aber dann ist es doch eigentlich, Claudia, eine gute Entscheidung. Wobei ich natürlich genau erahne, was in dir vorgeht. Das ist eine Kapitulation, ja. Mhm. Du hast dir vorgenommen, du willst sie bis zum Tode pflegen. Ne? So hast du es gesagt gerade. Ganz genau. Und meine Mutter. Aber du hast es. Wir wollen mal. Bitte? Meine Mutter kann ganz gemein sein, wenn sie nicht mehr viel mitkriegt, aber das kriegt sie noch mit. Und immerhin ich weiß, hast du es. Dann zu hören kriege. Hast du es 6 Jahre gemacht? Das ist schon eine Leistung. Vater schwer dement erkrankt, Mutter Parkinson erkrankt. Also das muss man ja erstmal sehr hoch anrechnen. Und wenn du sagst, aber ich kann ja nicht. Aber ich habe gedacht, ich mache das, bis die Augen zumachen. Ja, das war dein guter. Ich gebe sie nicht in fremde Hände, weil ich weiß, dass sie da die 1:1-Versorgung wie zu Hause nicht leisten können. Das war dein guter Vorsatz, Claudia. Aber jetzt bist du an deine Grenze geraten. Und die Gefahr, dass du warst ja schon auch krank, die Gefahr, dass du vielleicht gänzlich zusammenbrichst und die alten Leute ganz ohne Pflege dastehen oder nur Chaos herrscht, das kann es ja auch nicht sein. Wenn du das Gefühl hast, dass das eine gute Unterkunft, eine gute Unterbringung ist, so, und du auf der anderen Seite dir vornimmst, sie sehr oft zu besuchen, vielleicht sogar täglich, dann hast du dennoch eine große Erleichterung, auch wenn du jeden Tag zu Besuch entfährst, und hast aber eine gewisse Erleichterung und lässt deine Eltern nicht aus den Augen. Ich weiß, es tut weh, aber ich glaube, so objektiv gesehen ist das, so wie du es mir jetzt geschildert hast, eine richtige Lösung. Kommen zwei Sachen dazu. Erstens eben halt, dass ich gesagt habe, dass ich das nicht machen wollte, weil ich weiß, dass die im Heim eben halt, wie gesagt, nicht die 1:1-Versorgung kriegen können wie zu Hause. Mhm. Ich kann das vom Verstand her mit Sicherheit alles nachvollziehen, was mir ja auch schon vor Wochen, Monaten und immer wieder Menschen gesagt haben, aber vom Herzen her nicht. Zwei Sachen. Erstens mal war es bei uns nie herzlich. Es war also nie so ein Familienzusammenhalt auch und so. Und ich hatte nie so eine Bindung zu meiner Mutter, wenn eher zu meinem Vater, die jetzt nur noch unterschwellig existiert. Und ich habe gesagt, irgendwann nach Weihnachten, wenn eben halt ich das nicht mehr machen kann, dann darf ich auch nicht mehr hier bleiben. Das heißt, ich muss dann auch wirklich weg. Wie also weg? Wohin aus weg? Aus weg, irgendwo hin. Verstehe. Also, aus der Stadt weg, aus dem Land weg, warum? Also ganz weit weg. Warum? Weil ich dann immer wieder in die Betreuung komme. Erstmal, weil ich auch hier nicht so gerne bin in der Stadt, wo ich groß geworden bin. Und dann eben halt, weil wenn ich das sehe, wie die im Heim vor sich hin siechen. Nee, das ist aber eine komische Ansicht. Entschuldige mal. Also ich empfinde deine Bedenken nach, kann das nachempfinden, dass du sagst, ich habe ein ungutes Gefühl, die Eltern dahin zu geben. So, aber nun ist die Sachlage ist so, dass du es machen musst. Aber dann musst du sie aber auch weiter besuchen und betreuen dort. Dann kannst du dich ja nicht davon machen. Das willst du doch auch gar nicht. Das glaube ich dir gar nicht, dass du das willst. Das glaube ich dir nicht. So wie du gerade dich geäußert hast, kann ich mir das gar nicht vorstellen. Du hast doch Sorgen um deine Eltern, dann gehst du doch nicht in eine andere Stadt oder in ein anderes Land. Oder? John, war eigentlich der Plan. War eigentlich der Plan und war eigentlich auch so von wegen eben halt, wenn dann sollen sie gut behütet sein und dann, also das zu Hause, so war das ja geplant. Und dann gehe ich. Aber jetzt, wo du das sagst, muss ich vielleicht da auch nochmal drüber nachgrübeln. Ich glaube, du bist im Moment vielleicht auch ein bisschen geschockt und durcheinander durch die ganzen Umstände und denk da mal drüber nach. Bist du verheiratet? Nein, ich habe keine Kinder. Mhm. Claudia, ich glaube, es bedarf nur eines etwas längeren Gespräches. Das führen wir im Hintergrund. Fände ich jetzt sehr gut. Okay. Dass wir da ein bisschen noch Klärung reinkriegen in die ganze Sache. Und du bist ja sehr aufgewühlt. Du hast gerade gesagt am Anfang, du hättest heute zu viel geweint am Tag. Genau. Also das ist, da wollen wir uns ein bisschen Zeit für dich nehmen. Deshalb möchte ich dich bitten aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ja, liebe Claudia, ja, alles Gute und viel Kraft wünsche ich dir. Vielen Dank. Gerne, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Brigitte, 55, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hallo. Guten Morgen, Brigitte. Um was geht's bei dir? An sich zwei Sachen, aber ich wollte heute eigentlich, nur weil ich das mit dem Brustkrebs mitgekriegt habe, die eine Sache nur erzählen. Mhm. Ich habe meine Tochter im Dezember an Brustkrebs verloren. Mhm. Die ist mit 33 gestorben und hat mit 29 Brustkrebs bekommen. Ich habe ihr diesen Gendefekt, den man dazu benötigt, vererbt, also BRC. Typ 1 gibt's und da kriegt man 100% Krebs. Ja. Ich habe BRC Typ 2, da ist die Chance oder die Gefahr 70%, den Krebs zu bekommen. Und meine Tochter hat den bekommen mit 29, hat 4 Jahre lang wirklich alles getan mit Chemo, mit Operation, mit Bestrahlung und sah jetzt auch eine Zeit lang ganz gut aus und hat im Herbst mir Diagnose gekriegt, dass sie voller Metastasen ist überall. Und dann ging es rapide, rapide bergab. In wenigen Monaten? Ach, ganz schnell. Also sie ist auch wirklich relativ schnell im Dezember dann gestorben und hat auch zwei Kinder. Das ist die zweite Sorge, aber das ist vielleicht ein anderes Mal. Mhm. Ich wollte jetzt nur erzählen, dass ich meine, natürlich sehr, sehr, sehr traurig bin über den Verlust. Natürlich. Aber selber habe ich keinen Krebs und will auch keinen bekommen unter gar keinen Umständen und habe mir meine Brüste amputieren lassen im Januar, also relativ kurz danach. Als war auch relativ spontan. Als Vorsorgemaßnahme? Als Vorsorge, als Prophylaxe. Wegen dieses Gendefektes? Ja, genau. Weil seit wann weißt du von dem Gendefekt? Durch deine Tochter? Ja, durch meine Tochter. Ach so. Ich habe ihr zuliebe den Gentest auch gemacht. Ach, das heißt, weil sie wissen wollte, wo das herkommt. Ah, das heißt, du, als du jünger warst, wusstest das alles gar nicht, die ganzen Jahrzehnte? Nee. Und hast dir jetzt beide Brüste amputieren lassen? Ja, aber ich habe wirklich, also es war ein Sprung ins kalte Wasser. Das war in der Uniklinik und gedacht, ich kriege Implantate und habe mich immer noch sehr gewundert, dass dieser Professor so wortkarg war und mir nicht erklären wollte oder konnte, welche Größe, welche Form. Also er hat mir keine Implantate gezeigt. Und ich habe das schon im Gefühl gehabt, dass er irgendwas, der weiß schon, hat es immer geheißen, was er tut. Und er hat praktisch ein Experiment an mir gestartet oder verübt. Also ich bin weltweit die Erste, die ihre Brüste erhalten konnte, trotz Amputation. Das klingt jetzt sehr, sehr skurril. Ja, was ist da genau gemacht worden? Ich habe relativ große Brüste, obwohl ich sehr schmal bin, relativ große Brüste gehabt, vor allem in den letzten Jahren durch hormonelle Umstellung oder was auch immer, hatte ich Körbchengröße F am Ende. Das ist schon das Doppelte, was ich früher hatte eigentlich. Und dadurch konnte er die Brust erhalten, indem er also die Drüsen entfernt hat und das Fettgewebe und das Unterhautgewebe benutzt hat, um den Aufbau zu machen. Und die Brustwarzen hat er praktisch versetzt. Also das ist alles noch relativ schmerzhaft. Ich gestehe, dass ich es mir nicht so vorgestellt habe, dass das so lange so wehtun würde. Aber ich habe jetzt in dem Alter den schönsten Busen, also wie eine Marmorstatue. Ich habe ihm schon vor aller Mannschaft bei der Visite gesagt, ich glaube, er ist ein Michelangelo oder Chirurgie. Also das heißt, in all dem ganzen Unglück, bezogen natürlich auf das Versterben deiner Tochter, ist das jetzt noch, was die Geschichte anbelangt mit der Operation, eine gute Fügung? Ja. Das ist gut gelaufen. Aber jetzt frage ich als Laie, das, was jetzt an Gewebe übrig geblieben ist oder was da noch ist, was jetzt auch toll aussieht, wie du sagst, dieses ist nicht anfällig für Krebs? Nein, gar nichts. Also da ich habe auch mir schon die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernen lassen, weil ich einfach keinen Krebs will. Und Brustkrebs und Eierstockkrebs hängen sehr, sehr eng zusammen. Und ich denke, meine Großmutter hatte damals Eierstockkrebs. Und meine Tochter jetzt Brustkrebs, meine Mutter hat nichts oder nichts Bekanntes, weil sie sich auch gar nicht untersuchen lässt. Und sie ist jetzt schon 82, da weiß man es nicht. Hast du mit deiner Tochter eigentlich noch über dieses Vorhaben gesprochen? Nein, das nicht mehr. Ja, am Schluss, aber sie hat abgewinkt, weil sie war selbst in ihrem eigenen Schmerz. Ich habe dann mal gefragt, was das für ein Gefühl ist, wenn keine Brust mehr da ist. Es war schwierig für sie, also sich da noch mit mir zu beschäftigen. Ja, natürlich. Ich habe ja keinen Krebs und jemand, der Krebs hat, der sagt, das kann überhaupt niemand nachvollziehen, was als junger Mensch, was das für eine Angst auch ist. Und es ist ja dann tatsächlich auch leider passiert. Wie alt sind die Kinder? 8 und 12. Und da gibt es auch jetzt sehr große Schwierigkeiten, weil das war das, was ich anders noch letztes Mal erzählen wollte. Die Väter, sie hat zwei Kinder von zwei Vätern, hat den zweiten Vater vom zweiten Kind geheiratet noch vor einem Jahr. Ganz tolle Hochzeit in Las Vegas und die Männer sind zusammengezogen. Die haben also eine Männer-WG gegründet, eine Väter-WG. Was einerseits sehr, sehr schön ist und toll ist. Andererseits, die Männer verstehen sich sehr gut, aber die ältere Tochter, die hat vorher schon massive Probleme gehabt mit ADHS und Legasthenie und überhaupt natürlich die Angst, 4 Jahre lang ihre Mama zu verlieren. Ja, natürlich der Schock, die Mama dann verloren zu haben, das ist völlig klar. Und jetzt macht sie halt total dicht. Und ich merke auch mit dem Stiefvater praktisch, da gibt's schon einiges. Und die Männer meinen ja, sie müssen jetzt besonders alles richtig machen und sehr konsequent sein. Und ich leide da, weil ich denke, man sollte einfach auch viel mehr Verständnis und Wärme haben. Aber sie, es ist jetzt ein Männerhaushalt und das ist die andere Geschichte. Aber das ist natürlich eine interessante Story, die du uns erzählt hast mit deiner Operation, dass das so gelaufen ist und du so zufrieden bist. Ja, ich habe Körbchengröße 10 immer. Das ist unglaublich. Das also ich hab, toll ist das, ja. Ja. Ganz, bin ganz glücklich drüber. Brigitte, freue mich, dass du angerufen hast und freue mich, dass das so gut gelaufen und das gelaufen ist und es tut mir natürlich also, wahnsinnig leid, dass deine so junge Tochter verstorben ist. Ja. Alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Danke, tschüss, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Mary. Mary ist 20. Guten Morgen. Hallo, Domia. Hallo, Mary. Um was geht's bei dir? Oh, mein Thema könnte man unter verbotene Liebe. Wen liebst du denn, wen du nicht lieben dürftest? Mein Freund. Ja, und warum darfst du den nicht lieben? Also, ich muss ein bisschen ausholen. Wir sind jetzt über 2 Jahre zusammen. Ja. Und das erste Jahr war alles super. Er ist Türke und die Familie hat mich sehr herzlich aufgenommen. Die Mutter war wie meine. Ja. Seine Brüder waren wie meine Brüder. Und ja, der Vater von ihm. Bist du deutschstämmig oder woher kommst du? Woher kommt deine Familie? Ich bin Kroatin. Ach so, ja, weiß ich ja nicht. Ja. Ja. Ja. Und sein Vater arbeitet hauptsächlich im Ausland, in der Türkei. Und ja, er ist wenige Tage dann in Deutschland. Aber es klingt doch ganz gut. Also du bist in die Familie aufgenommen worden. Es ist sehr ähnlich alles. Genau, hört sich auch erstmal super an. Lief auch ein Jahr super. So, und dann passierte der Tag, er hatte Abschluss. Er fährt mit dem Abi. Und ich war halt auf seinem Abiball, war alles super schön und war auch sehr familiär. Und ja, dann fing das Studium an und dann stand er vor meiner Haustüre ein paar Tage vorm Studiumbeginn und sagte unter Tränen, dass er das mit uns beenden wollte, von seinem Vater aus. Von seinem Vater aus? Ja. Also sein Vater wollte nicht mehr, dass ihr zusammen seid? Genau. Warum jetzt plötzlich, warum plötzlich nach einem Jahr? Genau, das habe ich natürlich auch gefragt und die Antwort kam dann, du bist keine Türkin und du bist keine Muslimin und habe ich natürlich erstmal, also, aber das wussten sie ja schon ein Jahr und sie haben sich auch trotzdem aufgenommen ein Jahr, ne? Und jetzt, jetzt hast du seit einem Jahr eine heimliche Beziehung zu deinem Freund? Jein, also heimlich, ja. Seit einem halben Jahr weiß es die Mutter und die Brüder. Aber der Vater nicht. Genau, weil er ist ja sowieso hauptsächlich fast nur im Ausland. Deswegen macht es uns noch einfach. Und die Brüder, akzeptieren die das denn? Ja, die Brüder sind alle jünger als er. Er ist 23 und ja, sie mögen mich, ich mag sie und natürlich, was sollen sie dagegen sagen? Also ist jetzt im Prinzip nur noch der große Hemmschuh der Vater? Also ja, und wir haben uns vor knapp 4 Monaten verlobt, also unter uns. Meine Familie weiß es und dazu, meine Familie liebt ihn auch. Also er wird bei uns ganz herzlich aufgenommen, trotz der Sache. Aber wie soll es weitergehen mit dem Vater? Genau. Heute ist der Tag gewesen, heute ist mein beschissenster Tag gewesen. Ich habe ihm halt ein Ultimatum gestellt. Also nicht wie er. Also der Vater hat ihm halt damals gesagt, entweder wir schmeißen dich raus oder entweder du bleibst mit ihr zusammen, dann schmeißen wir dich raus oder... Was ist heute? Warum ist heute der Tag so schlecht gelaufen für dich? Weil ich leide da sehr psychisch darunter, weil ich weiß auch nicht. Natürlich, man denkt sich das erstmal ein Jahr, okay, es läuft. Achso, es ist nichts Besonderes passiert heute. Doch. Doch, ja, was denn? Ich habe Schluss gemacht, also beziehungsweise ich habe ein Ultimatum gestellt, ich habe ihm gesagt, langsam steht zu mir, beziehungsweise klär das Rede mit deinem Vater. Und also, er hat sich jetzt von dir abgewandt? Hat's akzeptiert, ja. Also beziehungsweise ich weiß, dass er sehr, sehr große Angst hat, auch wenn er es niemals zugeben wird. Nein, ich muss dir mal sagen, die Sendung ist gleich vorbei, deswegen können wir jetzt hier nicht weitersprechen. Ich finde allerdings, dass du es richtig gemacht hast. Ich finde auch, dass er so viel Arsch in der Hose haben muss, dass er sich für dich, für seine Freundin entscheidet. und dass er sich auch gegen seinen Vater durchsetzen muss. Wir rufen dich gleich nochmal an, ja? Bitte leg mal auf, wir melden uns gleich nochmal. In der Technik, Christoph Gellert, morgen sind wir wieder da mit einer freien Themennacht. Ein Radio Saal für der Fernsehen. Bis dahin, ciao.